Alexander Lukaschenko, der Dauerherrscher mit dem markanten Schnauzbart, zeigte sich zufrieden am Tag nach der Abstimmung in Weißrussland. 108 von 110 Sitzen gingen dem offiziellen Wahlergebnis zufolge an Politiker aus seinem Lager. Das entspricht einem Rückhalt im Parlament von mehr als 98%. Dass es nicht mehr 100% sind wie in den vergangenen Jahren, dürfte Lukaschenko so gewollt haben, vermuten Experten. Denn dass es überhaupt wieder eine Opposition gibt im Parlament in Minsk, wird als Zeichen einer vorsichtigen Entspannung gesehen. Der Druck auf Andersdenkende werde etwas gesenkt. Das sei auch ein Signal an den Westen, von dem sich der Präsident Kredite und Investitionen erhofft. Lukaschenko selbst verwies darauf, dass es bei der Parlamentswahl keine Zwischenfälle gegeben habe. Soweit mir bekannt ist, sind die Wahlen ruhig verlaufen. Ich habe seit gestern weder Meldungen über allgemeine Sicherheitsprobleme bekommen, noch über irgendwelche Probleme in den Wahlbezirken. Doch internationale Wahlbeobachter ziehen ein kritisches Fazit. Die OSZE erklärte, zwar habe es einige Fortschritte gegeben, die Wahlen hätten aber demokratische Standards in vielen Punkten nicht erfüllt. Wahlbeobachter beklagten unter anderem Manipulationsmöglichkeiten bei der Abstimmung und Defizite bei Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit. Erstmals seit 2004 werden nun zwei regierungskritische Abgeordnete im Parlament sitzen. Doch die Opposition hat es nach wie vor schwer in Weißrussland, wegen staatlicher Verfolgung, aber auch, weil sie selbst zersplittert ist. Die Oppositionspolitikerin Tatjana Kadatkiewicz rief ihre Mitstreiter auf, sich nicht entmutigen zu lassen. Man kann Stimmen stehlen, aber nicht die Unterstützung. Wir werden weiter an der Politik teilnehmen, um das System zu verändern. Unsere Bewegung will die Gesellschaft verändern und eines Tages ehrliche und transparente Wahlen erreichen. Auf die Politik von Präsident Lukaschenko werde die Parlamentswahl keinen direkten Einfluss haben, sagt der Politologe Valeri Kabaljewitsch. Das Parlament ist eine Attrappe. Es kann über einen Gesetzentwurf erst nach Abstimmung mit der Präsidialverwaltung diskutieren. Deshalb ist das wichtigste Organ der Gesetzgebung praktisch der Präsident und das Parlament steht auf dem zweiten Platz. Von Präsident Lukaschenko hängt es somit weiter ab, die Wirtschaftskrise in Weißrussland zu bewältigen und den Spagat hinzubekommen zwischen dem mächtigen Nachbarn Russland und dem wirtschaftlich interessanten Westen.